Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, wo diese positiven Transformationsriemen oder eben im Wirtschaftsbereich Geschäftsmodelle plötzlich die Hauptrolle spielen. Und nicht mehr die alten, die ja eher die Probleme mit erzeugen, mit denen sich dann aber auch die gesamte Gesellschaft auseinandersetzen muss. Also die Kosten des Fehlverhaltens im Umwelt- und im sozialen Bereich müssen ja letztlich auch die Steuerzahler bezahlen. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Heute ist ein echter Vorreiter zu Gast. Klaus Milke, Gründer von Germanwatch. Vor über 30 Jahren startete Klaus mit einer halben Stelle. Heute hat Germanwatch über 100 Mitarbeiter und große Erfolge im Klimaschutz und Fernwelthandel vorzuweisen. Jan und Klaus ergründen gemeinsam die Strategien, die Germanwatch so effektiv machen. Wie nutzt man unternehmerisches Denken, um Gesellschaft und Politik nachhaltig zu beeinflussen? Wie findet man die richtigen Mitstreiter? Und wie erzielt man mit begrenzten Ressourcen maximale Wirkung? Diese Folge ist ein Muss für alle, die die Welt aktiv mitgestalten wollen. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertungen und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Klaus Milke, herzlich willkommen auf der Ideencouch. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wir wollen mal ein Experiment machen. Die meisten meiner Gäste sind ja noch mitten dabei, eine Idee zu entwickeln. Du hattest vor vielen Jahren eine Idee, die schon ganz schön groß geworden ist. Heißt nicht, dass du es nicht dauernd noch weiterentwickelst, aber das soll jetzt nicht so im Vordergrund sein. Erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass du eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, häufig gemeinnützig, in deinem Fall auch gemeinnützig, Germanwatch heißt sie, erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass du sagtest, diese Organisation muss es geben. Wann war das? Wieso war das? Was war die erste Idee davon? Es liegt jetzt 33 Jahre zurück. 1991 wurden die Überlegungen dazu angestellt oder sogar ein paar Monate früher. Und zwar für diejenigen, die auch ein bisschen älter sind, so ähnlich wie ich, die sich erinnern, dass 89 die beiden Deutschlands aneinander rückten oder zueinander rückten, die Öffnung zwischen dem Osten und dem Westen zustande kam und für viele sich die Frage gestellt hat, wie wird das denn werden? Wie kann denn sowas zusammenwachsen und was ist denn das dann, was größer geworden ist, nämlich ein größer gewordenes Deutschland? Und ich und Freunde von mir haben gemeinsam überlegt, die Weltverantwortung Deutschlands wird enorm steigen, weil das ist sowieso schon ein Wirtschaftsfaktor. Das war 1991 und die Monate vorher auch schon der Fall. Aber politisch hat man sich eher weggeduckt und gemeint, politisch sind wir nicht relevant als Bundesrepublik Deutschland. Die DDR war sowieso dann ein auslaufendes Modell, das beide wuchs zusammen und wir waren fest davon überzeugt, dieses Deutschland, die dann größer gewordene Bundesrepublik Deutschland, wird weltweit eine ganz andere Rolle spielen. Und was, wo, wird sie was, eine gute Rolle spielen oder wird sie eine schlechte Rolle spielen? Das ist der Nutzen, den ihr schaffen wolltet. Wir wollten einen Watchdog schaffen, ja. Eine Organisation, die genau auf das guckt, was politisch, ökonomisch von dieser neuen Größenordnung Deutschland ausgehen würde. Und dann die Frage eben aufwerfen, wird damit auch verantwortlich umgegangen? Was ist der Effekt nach außen? Vor allen Dingen für die sogenannten Entwicklungsländer, damals noch sehr deutlich als dritte Welt beschrieben. Dieser Begriff ist heute nicht mehr so gängig. Und die schwachen Staaten in der Welt, die zum Teil von den starken Staaten fast erdrückt wurden, zwar in eine politische Unabhängigkeit geschickt worden sind, die vielen Jahre davor, aber ökonomisch ganz große Abhängigkeiten entstanden. Dieses in den Blick zu nehmen, also zu watchen, aber dabei nicht stehen zu bleiben, war unser Anliegen, sondern Lösungen vorzuschlagen, wie man denn klüger vorgehen könnte, zum Nutzen aller. Zum Nutzen auch von Deutschland selber, aber vor allen Dingen von den Staaten, die in einer sehr viel schwierigeren sozialen und ökonomischen Situation waren. Das Umweltthema spielte damals noch nicht gleich die ganz große Rolle, aber das kam dann im Laufe der Zeit als ganz große Kraft und Fragestellung dazu. Ja, also ich sag mal so ein Thema aus den ersten Jahren, ich bin ein, zwei Jahre später darauf aufmerksam gemacht worden, bin dann Mitglied geworden und ich glaube, da war das Thema so Handelsbeziehungen. Ne? Ich bin ja Ökonom und für mich ist total klar, dass wir die Welt weiterentwickeln können durch gute, richtige Handelsbeziehungen. Und damals, leider bis heute, ihr habt ja an vielen Stellen wirklich unglaublichen Impact gehabt, da kommen wir später zu, an der Stelle wahrscheinlich nicht so. Ist ja immer noch so, dass europäische Bauern hoch subventioniert sind und wir immer noch in andere Länder liefern und deren Märkte kaputt machen, indem wir da zu hoch subventionierte, du weißt es besser als ich, Milch, Getreide, was auch immer, reinballern und deren Bauern kaputt machen. Ne? Aber das war damals so ein starkes Thema, ne? Anfang der 90er. Es war eine der zentralen Säulen unserer Arbeit, genau das zu hinterfragen. Was sind die weltweiten Handelsstrukturen? Wie weit werden sie verzerrt? Wie weit haben die Starken die großen Vorteile und die Schwachen kriegen keine Chance, mit ihren Produkten auf unseren Märkten eine Rolle zu spielen? Vor allen Dingen mit den Produkten, die auch weiterverarbeitet waren. Rohstoffe wurden gerne ins Land gelassen, um sie dann auch hier weiter zu verarbeiten und viel Geld damit zu machen. Aber dass dort selber das entstand und dann hier auch eingeführt werden konnte, ohne Schutzzölle, die es damals in Massen gab, womit man verhindert hat, dass andere Wettbewerber, vor allen Dingen kleinere Wettbewerber, mit eine Rolle spielten, das wurde intensiv auch auf der großen Weltbühne verhandelt, die sogenannten GATT-Verhandlungen, die damals stattgefunden haben, bis man dann zu einer eigenen Welthandelsordnung und Welthandelsorganisation gekommen ist. Ein schwieriger Weg. Wir haben den mit Know-how und auch den richtigen Fragestellungen an die eigenen Entscheidungsträger, also diejenigen, die in den Ministerien, in der Regierung waren, aber auch in der Wirtschaft, haben wir diesen Weg versucht, konstruktiv zu begleiten. So wurde mir das damals auch erzählt von meinem Freund Knut, der Politologe, der machte ein Praktikum in Brüssel und er kann sich selber nicht mehr daran erinnern. Ich habe das neulich ihm nochmal erzählt, aber er sagte mir so, ja, und Lobbyismus hat ja so einen faden Beigeschmack, aber eigentlich, wir brauchen Lobbyismus für gute Sachen. Und da ist jetzt so eine Organisation, von der ich, habe ich gerade gehört, eine NGO, hatte ich auch in meinem Leben noch nicht gehört damals, und die wollen Lobbyismus machen für gute Handelsstrukturen und so. Und das hat mich natürlich als Ökonom interessiert, weil ansonsten in der Ökonomie es ja einmal nur um Profit, Profit, Profit geht. Ja. So, also fand ich super spannend. Ich möchte jetzt nochmal rein, also heute habt ihr über 100 Leute und habt wirklich eine Wahnsinnserfolgsgeschichte, aber wie 1991, also wie kann man so verrückt sein, zu sagen, so ein Riesenthema, ja, also du hast es ja eben angefeatured, ist ja wirklich riesig, so ein dickes Brett, da fange ich, Klaus, jetzt mal an. Also wie hast du den Mut dazu gefunden, was ist dein Hintergrund, dass du sagtest? Ja, vielleicht spielt das durchaus eine Rolle. Ich war in meinem vorherigen Leben, wenn ich das so sagen darf, mittelständischer Unternehmer in einem Straßenbau- und Zementunternehmen und habe da sehr viel Erfahrung gesammelt. Was ist Wirtschaft? Wie funktioniert das? Welche Rolle spielen die Arbeitnehmer in einem Unternehmen? Andere Stakeholder, wie das Wort heute heißt, also andere in der Gesellschaft, die das Geschehen mitbestimmen und da eine große Rolle spielen. Und vor allen Dingen, wie sich auch Wirtschaft gegenüber der Politik äußert. Und mit diesem Sachverstand, weil das eigene Unternehmen dann verkauft wurde, mit diesem Sachverstand bin ich in die German Watch Arbeit gegangen und habe gesagt, nur die Politik erreichen zu wollen, langt hinten und vorne nicht. Wir müssen gerade auch die Wirtschaft adressieren und immer wieder feststellen, die Wirtschaft ist kein homogener Block, sondern sie ist heterogen. Da gibt es welche, die durch Veränderungen Gewinner sind. Und da gibt es andere, die den Status quo unbedingt erhalten wollen, weil sie im Moment noch, aber vielleicht nur auf absehbare Zeit, ein großes Geschäft machen können. Und sich an die möglichen Gewinner zu wenden, das war schon für mich gerade in den Anfangszeiten eine wichtige Rolle. Es waren andere dabei, die mit Wirtschaft nicht so viel zu tun hatten. Aber das war für uns ein Stück weit eine Leitidee, immer die Wirtschaft als einen konstruktiven Faktor auch sehen zu wollen, ihn mit zu beteiligen, auch wenn man auf Politik zuging, und eben nicht nur ein wohlmeinender, karitativer Akteur zu sein, der sagt, tu doch mal was Gutes. Nein, es muss auch immer darum gehen, was sind die existierenden Geschäftsmodelle? Sind die noch nachhaltig? Sind die sozial gerechtfertigt? Und auch, wie weit zerstören sie unsere Mitwelt und unsere Umwelt? Diese Fragestellung hat eine große Rolle gespielt und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept unserer Arbeit, dass wir immer wieder Allianzen bilden konnten. Ob es jetzt die Versicherungswirtschaft war, wo wir im Bereich Klima sehr eng zusammengearbeitet haben, jetzt zuletzt im Bereich der Lieferketten, wo wir die guten Unternehmen sozusagen an unserer Seite hatten und auch mit denen gemeinsam im Arbeits- und Sozialministerium. Am Ende mit denen gemeinsam Lobbyarbeit dafür gemacht habt, das Lieferkettengesetz, ja, das hat ja, muss man wirklich sagen, die deutsche Wirtschaft hat nicht damit gerechnet, dass das wirklich durchkommt. Ne? Ja, ja. Das hat man. Und wir haben 15 Jahre dafür gearbeitet. Genau. Das muss man mal sagen, wie lange sowas dauert. Immer kleine Schritte weiter nach vorne zu tun, andere zu gewinnen, dass sie sich beteiligen, auch die Wissenschaft in so einen Prozess mit einzubeziehen. Und ich will nochmal diesen Lobbybegriff aufgreifen, dass wir eben gesagt haben, wir machen Lobbyarbeit für diejenigen, die hier bei uns keine Stimme haben. Wir machen nicht Lobbyarbeit, um selbst damit Profit zu machen. Das ist ein großer Unterschied. Aber der Lobbybegriff ist schon für uns auch ein positiver Begriff gewesen, zu sagen, man muss sich einsetzen, man muss auf Politik zugehen, aber nicht nur mit Forderungen, sondern mit konstruktiven Ideen, wie könnte das denn funktionieren auf der EU-Ebene. Wir waren 1991 mit der EU bei weitem nicht da, wo wir heute sind. Ja, EU war so unter Politologen, die war das so ein Geheimtipp, ja? Genau, aber wir das wird das immer schon, wichtiger. So, wir ne? hatten das schon auf dem Schirm. Genau, ihr hattet das auf dem Schirm. Gesagt, innerhalb der EU oder damals der Europäischen Gemeinschaft war Deutschland der stärkste Akteur. Also sich dann zu überlegen, was muss denn dieser Akteur dann innerhalb der gesamten Gruppe für eine Rolle spielen, da liegt ja auch eine große Chance drin. Also wenn ich das mal so in Geschäftsmodell denke, ne, ist schön, dass du eben das Wort Geschäftsmodell auch benutzt hast für eigentlich so einen ganz anderen, fast politologischen Kontext, ne, aber ich mache es jetzt mal so ein bisschen, wie wir es hier bei Ideencouch immer machen. Also ich würde sagen, also was ich daraus jetzt rausdestilliere, deine Werte, mit denen du da angetreten bist, war so eben was liefern, nicht nur fordern, sondern was liefern, bis hin Gesetzesvorlagen und sowas habt ihr ja dann teilweise entwickelt. Mhm. Die Gewinner von Veränderungen beteiligen, sie reinholen, keine Angst vor Wirtschaft haben, was ja in Umweltschutzkontexten häufig eben gegenübergestellt wird, die Wirtschaft und die Umwelt so, ne? Das hast du irgendwie anders gemacht. Ja, dann das Europäische, also zu sehen, dass das eine Kraft ist. Ja, und eigentlich aus dem Wert kamen dann auch die Schlüsselpartner. Also das, was du eben erwähnt hast, das hat mich damals in den 90ern auch total beeindruckt. So für mich war ja das Versicherungsindustrie und so jetzt auch eher auf der anderen Seite so, ne? Ich war ja Verbraucherschützer und da gab es genug irgendwie zu kritisieren. Aber dann bei euch zu sehen, wie ihr die Rückversicherer zum Beispiel, die ja in der Versicherungsindustrie immer die Vordenker sind, wie ihr die ins Boot geholt habt, eine Münchner Rück oder so, ins Boot geholt habt und mit denen ganz früh diskutiert habt, selbst Klimawandel habt ihr mit denen ganz früh. Ja. So, also Schlüsselpartner suchen, die dann auch ja noch ganz andere Ressourcen, Mitdenker haben und die dann, wenn ihr die aufs Panel holt, nimmt man euch einfach viel ernster. Das ist richtig. Und da haben wir immer sehr aufmerksam geschaut und uns gefragt, wo können wir durch das, was wir tun, wir waren im Anfang auch eher eine kleine Organisation, immer die Frage zu stellen, durch das Handeln, was wir an den Tag legen, können wir einen Unterschied machen? Oder ist das Daily Program, ja, was viele andere auch machen, und eigentlich verändert es nicht wirklich was. Also die Mittel, die Möglichkeiten, die Euros, im Anfang waren wir ja noch eine D-Mark-Organisation, inzwischen ist das alles auf Euro-Basis, aber zu fragen, welche Konsequenz hat der bei uns auch angelegte Euro? Und da glaube ich, sagen zu dürfen, dass die Rendite, die gesellschaftliche Rendite bei Germanwatch enorm groß ist. Dass also aus dem einzelnen Euro 100.000-fach so viel entstanden ist, wenn wir die Wirkkreise sehen, die daraus entstanden sind. Lass uns da nochmal reingehen. Also Wirkkreise, das ist ja in letzter Zeit ist ja das Wort Selbstwirksamkeit, kommt häufiger vor. Für mich ist das auch tatsächlich ein super wichtiges Wort, weil mich das motiviert. Wo bin ich selbstwirksam? Für viele Menschen, die kennen das Wort gar nicht so. Mhm. Also das heißt da, wo kann ich Impact machen? Wo kann ich was verändern? Ich nenne es auch immer, wo ist der Hebel lang genug? Ja. Ne? Und da, du hast ja halt überlegt für Germanwatch, wo ist unser Hebel lang genug, dass mit dem wenigen Geld, was wir haben, mit dem wenigen Leuten und Kraft, das wir haben, dass wir was erreichen. Und das ist quasi physikalisch, nur wenn man langen Hebel hat. Genau, Hebelwirkung ganz entscheidend. Das ist das, was auch uns eine Leitlinie war. Aber ganz wichtig, zu unseren Hebeln gehörten die Partner weltweit und Partnerinnen. Also ganz, ganz viele tolle Frauen weltweit, die da auch mit im NGO-Bereich, also bei den Nichtregierungsorganisationen, aktiv waren, aber auch Menschen aus der Wirtschaft, aus anderen Staaten. Da sind zum Beispiel richtig gute Akteure in den USA gewesen, in Ende der 90er Jahre, die mitgeholfen haben, die Klimadebatte nach vorne zu treiben. Also man darf nicht nur immer negativ über die USA sprechen und auch nicht die USA-Wirtschaft. Da gibt es eben auch die, ja, und die anderen. Ja. Und wie kann man Verbindungen herstellen, sich regelmäßig strategisch auch austauschen und zu sagen, was ist der Benefit? Du machst dies, ich mach jenes. Was kann auch eine gute Arbeitsteilung sein? Nicht jeder muss unbedingt dasselbe machen wie viele anderen auch. Das machen wir eben auch hier in Deutschland mit den Verbraucherverbänden. Wir sind Mitglied in der Bundeszentrale der Verbraucherverbände. Wir sind aber auch in den Dachverbänden der Umwelt- und der Entwicklungsorganisationen mit drin, weil das sind Schallräume. Und aus diesen Schallräumen kriegt man Resonanz, kann aber auch selber Resonanz mit reinbringen. Also wichtige Themen. Ich will vielleicht ein Feld ganz kurz bezeichnen, wo wir enorme Antriebsrolle mit haben spielen können. Alle die sich mit der Klimadebatte, mit den Klimaprozessen beschäftigt haben, wissen, dass im Anfang nur über Treibhausgasemissionen Minderungen gesprochen wurde. Dieser berühmte Fachbegriff Mitigation. Ganz schnell wurde durch unsere Partner deutlich weltweit, die Länder und die Menschen im globalen Süden haben schon die Probleme. Sie müssen sich mit den Auswirkungen des Klimawandels schon herumschlagen. Dadurch haben wir bewogen, dann das Thema Anpassung in die Arena gebracht. Das war bei manchen, auch hier in der Bundesregierung, überhaupt noch nicht angekommen. Danach haben wir uns dann mit den Schäden intensiv beschäftigt. Also was ist das, also was Anpassung, jetzt die Opfer? Ich noch mal kurz anhalten. Anpassung war dann auf einmal, war auf den Klimakonferenzen, ging es darum, Geld zu sammeln für Anpassungsmaßnahmen. Höhere Deiche zu bauen. Höhere Deiche und so, ne? Die Wohnungen stabiler zu machen und so. Und dann kam die Debatte darum, wer hat jetzt schon den Schaden? Ja. Also einen ganz neuen Topf anzuregen und ein neues Thema für die meist Verletzlichen in dieser Welt. Inzwischen gehören wir selber dazu. Das Ahrtal hat uns das gelehrt. Oder jetzt gerade die Fluten in Süddeutschland, wo die Menschen noch nicht wissen, wie sie sich daraus helfen sollen. Da gibt es nicht die Versicherungen, die das mal eben bezahlen. Und dafür sich Gedanken zu machen, das tun wir dann beim globalen Süden, dass wir sagen, die Nicht-Versicherbaren versichern. Welche Mechanismen braucht man dafür? Dafür haben wir mit der Weltbank gesprochen, mit anderen großen Akteuren aus dem Finanzmarkt. Also ich glaube, wenn ich da nochmal anhalte, das ist, also ihr habt dann immer wieder über Struktur nachgedacht und Begriffe in die Debatte gebracht, die für einen neuen Denkrichtung, Gitta Faltin sagt ja immer, Versuch auf dein Geschäftsmodell verschiedene, ich krieg's nicht hin, Denkpfade oder so, naja. Also Anpassung als eine, wer hat schon die Schaden, das Unversicherbare versicherbar macht, das sind ja Begriffe, die auf einmal ein neues Denken auslösen. Ja, und innovativ sein wollen. Also auch die anstecken aus dem Bereich Wissenschaft, aus dem Bereich von Unternehmen, also die Tüftler. Und es gibt ja viele und gerade die vielen tollen Start-ups in der Welt, die sollte man sich als positive Treiber auch immer wieder vorstellen, die auf einmal eine Idee entwickeln, wie man einen Leapfrog-Effekt machen kann, also einen größeren Sprung in einer Entwicklung voranzutreiben mit ähnlichen Mitteln oder manchmal sogar weniger Mitteln, als wenn man einfach Business as usual macht. Also aus dem Business as usual herauszukommen, ist für mich eine entscheidende Dimension, weil das Business as usual bringt uns in gewaltige Probleme rein. Ich sage jetzt mitunter schon, wir sind nicht mehr in der Klimakrise, sondern wir sind kurz oder schon mittendrin im Klimakollaps. Das kann man ja sehen, wie die Schläge kommen. In Indien, in Delhi, in der Hauptstadt, hatten die Menschen jetzt 50 Grad Celsius im Normaltag. Das heißt, den kann nur jemand überleben, der in klimatisierten Räumen lebt. Und das haben wir an so vielen Stellen inzwischen schon in der Welt gleichzeitig, wo wir jetzt hier sitzen, dass man wirklich fast von einem überbordenden Kollaps sprechen kann. Das soll nicht Angst machen, das ist nicht mein Anliegen, sondern sagen, wir sind eigentlich intelligente Wesen, der Mensch und die Mitmenschen mit uns zusammen. Wir können eigentlich innovativ etwas tun, um das Problem auch zu lösen oder weniger gravierend zu machen. Ja. Also es gibt da einen Antrieb in mir, wenn ich das noch schnell sagen darf, wirklich die vor uns liegende katastrophale Entwicklung heißt, wir müssen schnell handeln. Genau, schnell und Business, nicht Business as usual, ne, sondern neue Geschäftsmodelle. Hast du es Leapfrogs genannt eben? Ja. Leapfrogs, also neue Geschäftsmodelle. Und da geht es ja dann auch immer darum, ja, Bündnispartner zusammenzubringen, die bisher nicht zusammengearbeitet haben. Ne? Und genau. Das, glaube ich, ist irgendwie eure Stärke, die, das zu erkennen. Wer könnte daraus jetzt Interesse haben? Wer kann was einbringen? Also sozusagen die Kernfähigkeiten jetzt in der Geschäftsmodelldenke zu erweitern. Was würdest du denn sagen, was sind denn eure Kernfähigkeiten, die sich die letzten Jahrzehnte entwickelt haben? Das ist, glaube ich, schon diese Idee, Dinge nicht nur im Tunnel zu sehen oder in einem Silo zu sehen, sondern die Dinge holistisch zusammenzubringen. Also zu sagen, hier ist eine Säule Wirtschaft, da ist eine Säule Wissenschaft, da ist eine Säule Verbraucher und eine Säule der Betroffenen von bestimmten Problemen. Wie können wir die zusammenführen? Meine große Leidenschaft ist immer wieder Tische zusammenzuführen. Gutes Essen dabei, aber das Essen ist eigentlich nur Nebensache. Menschen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven zusammenzuführen und daraus Kraft für Neuerungen zu entwickeln. Weil jede Perspektive, wenn sie nicht gänzlich verrückt ist oder gänzlich Wissenschaft in Frage stellt, jede Idee ist willkommen und jede Idee kann innovativ hilfreich sein. Und das macht Sinn, wenn man Leute zusammenbringt, die erstmal überrascht sagen, wieso ist jetzt hier einer aus dem Sportbereich dabei, wenn wir über Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung reden? Der Sport kann da eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das habe ich jetzt gerade wieder erlebt, wo sich eine Formation auftut, die nennt sich Sports 20. Also im Bereich der G20 mal Sportakteure zusammenbringen, um zu fragen, welchen Beitrag können wir leisten, um die großen Probleme, vor allen Dingen Umweltprobleme, sozialen Probleme in dieser Welt zu beseitigen. Also sowas Innovatives, das piekst mich immer besonders an und da setze ich mich immer noch mit Leidenschaft für ein. Super. Das sind also Kernfähigkeiten und vielleicht lass noch mal sagen, also wenn wir German Watch jetzt die letzten 30 Jahre sehen, was waren denn die Angebote? Also wenn du das jetzt abstrakt, nicht thematisch, sondern abstrakt formulierst. Was waren Angebote, die ihr entwickelt habt? Also wir haben verschiedene Instrumente ja. so gehabt oder Tools, wenn man ja. so will, ja. Ich fange mal mit dem einen an, was uns im Moment sehr stark beschäftigt. Das ist eben die Frage, wie existierende Gesetze genutzt werden, um aus Sackgassen herauszukommen im Umweltbereich, im sozialen Bereich, im Lieferkettenbereich. Und da gibt es eben inzwischen wirklich eine Bewegung von Anwältinnen und Anwälten weltweit und zunehmenden Prozessen, die nicht darum gehen, dass einer selbst seinen Vorteil nur für sich befriedigt, sondern wo jemand versucht, den Kopf dafür hinzuhalten, dass insgesamt sich etwas verändert zum Guten. Und das nicht mit Zukunftsgesetzen, die man noch gar nicht hat, sondern auf der Grundlage existierender Gesetze, ob das jetzt... Gib mal ein Beispiel. Mensch, ja, das, der 1004. 1004 BGB kennt jeder, der irgendwo nachbarschaftliche Probleme hat oder vermutet. Und den nimmt er für sich in Anspruch nach dem Motto, da ist jemand, der jeden Mittag den Rasenmäher laufen lässt, das sollte er doch gefälligst abstellen. Dieser 1004 ist so spannend, den haben sich die Urväter des bürgerlichen Gesetzbuches vor über 150 Jahren einfallen lassen, als die Industrialisierung begann. Und da steht dann in einem Kommentar dieses 1004, dass nicht nur die nahe Nachbarschaft von diesem Paragraphen berührt wird, sondern auch die von ein paar Kilometern weiter, weil es da schon Hochkamine gab von der zunehmenden Industrialisierung. Wie weit die aus einer nahen oder näheren Nachbarschaft Menschen schon in Mitleidenschaft zieht, es wurde bejaht. Jetzt ist durch einen peruanischen Bauern und Bergführer ein Klageverfahren gegen RWE angestrengt worden, auf genau Basis dieses Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuches in Deutschland. Und die Richter haben bejaht, die Richter vom Oberlandesgericht haben, dass die Auswirkungen von CO2, was hier ausgestoßen wird in Europa, negative Auswirkungen haben kann für Menschen auf der anderen Seite des Planeten. Da droht für diesen peruanischen Bergführer seine Stadt zur Hälfte überflutet zu werden, weil oben 1000 Meter höher in den hohen Anden Nordperus, weil da Schmelzvorgänge vorgehen und dann eine große Flutfälle herunterkommen kann. Durch CO2, durch also Erderwärmung erzeugt. Und dann haben die Richter zugegeben, es gibt auch eine globale Nachbarschaft. Ja. Und sowas zu durchdenken und mit in die Debatte zu bringen, dieses Verfahren existiert jetzt 9 Jahre und wird weltweit beobachtet. Also da kommen Leute von Washington Post und anderen, die das sich in Peru mal angucken wollen und die gucken nach Hamm in Deutschland, was wird da die nächste Entscheidung sein? Genau, und das, wenn wir das dann noch Augenblick bleiben, also dass quasi einerseits das Tool, hast du gesagt, ist existierende Gesetze angucken und sagen, was könnte man damit heutzutage bewegen, die jetzt interpretieren und sagen, industrialisieren war hoher Schornstein, jetzt ist nochmal noch viel weiter und dann eine Allianz zusammenbringen, die diesen peruanischen Bauern befähigt, diesen Prozess zu machen. Ne? Ihr habt da ja selber und Partner von euch Prozesskosten, sonst hätte der das ja gar nicht geschafft. Gewaltiger Höhe. Ja. Und RWE ist, wenn ich jetzt verstehe, der geht es wahrscheinlich nicht persönlich um die RWE, sondern der geht es ja wahrscheinlich nur darum, um daran einen Wirkzusammenhang klarzumachen, der jetzt dann wieder eine Rückkopplung auf Geschäftsmodelle hat. Ganz ne? Weil genau. Auf einmal am Aktienmarkt ja. Die RWE-Aktie und alle Aktien von Unternehmen, die externe Kosten verursachen, ja. Nämlich an dieser Stelle für peruanische Bauern, abgewertet werden. So. Genau das ist der Leitgedanke auch für uns gewesen, eben zu sagen, wie kann das Geschäftsmodell der fossilen Industrie zu einem allmählichen Ende geführt werden. Das kann ja nicht durch einen Schalter umlegen passieren. Aber die Berichterstattung, die zum Beispiel die großen Aktienkonzerne geben müssen, wo sind denn Risiken ja. In ihren Geschäften? Und da müssen die jetzt zunehmend einpreisen, die Risiken, dass sie mit Klagen bedroht werden oder dann dafür. Verstanden. Lass uns mal zum zweiten Tool kommen. Was passt jetzt ganz gut? Hier im Podcast war ja auch schon mal dein früherer Mitarbeiter, ne? Jetzt bist du ja, glaube ich, ich bin nur noch Ehrenvorsitzender. Ehrenvorsitzender. Ich habe die Ehre, Vorsitzender zu sein, ja. Genau. Jan Burg, der das erste Mal, als er bei uns war, auch berichtet hat, wie er damals überhaupt dazu kam, diesen Klimaindex zu machen. Inzwischen nennt er den ja immer mit so einem Kürzel, was ich mir noch immer nicht richtig merken kann. Und jetzt war er neulich noch da. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon ausgestrahlt haben oder ob es jetzt in den nächsten Wochen kommt. Wahrscheinlich, wenn wir das hier ausstrahlen, war es gerade, wo es darum geht, aus dem Klimaindex einen Spin-off aus German Watch zu machen, die Vor- und Nachteile. Erzähl mal dieses Tool Ranking. Ja, das ist hochinteressant, was wir alle kennen. Wenn man eingeschätzt wird, ist man gut, ist man schlecht, das spielt in einer normalen Debatte eine Rolle. Wir haben es jetzt gerade hier rund um die Europameisterschaft. Wer sind denn die Leute, die die Besten sind und wer hinkt hinterher? So funktionieren Medien und so funktionieren ein bisschen wir ja auch. Sehr stark. Ne? Wir wollen auf jeden Fall nicht hinten sein. Nur über einen Tatbestand als solchen berichtet zu bekommen, reicht häufig nicht aus. Wir haben jetzt durch diesen wunderbaren Klima-Performance-Index oder Klimaschutz-Index, der betrachtet, wie viel tun denn die einzelnen Länder in Sachen Klimaschutz in Bezug auf Politik, in Bezug auf die großen Energiebereiche und die Bereiche wie Mobilität und anderes. Also wie viel tun sie? Das kann man vergleichbar machen und dann sagen, die ersten drei lässt man besser weg, weil es gibt keinen sehr guten und keinen zweitbesten und keinen drittbesten, also Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille. Hat der erst später gemacht. Ne? In den ersten Jahren gab es noch einen ersten, zweiten? Nee, wir haben es von vornherein überlegt, okay, das gar nicht zu tun, okay, damit nicht die Falschen sagen oder irgendjemand sagt, ich brauche eigentlich nichts mehr zu tun, ich bin ja schon der Beste. Verstehe. Also mit dem vierten Platz fängt es an. Aber dann bis weit in die Riege der Länder, die da hohe Verantwortung tragen. Also nicht alle 192 Staaten der Vereinten Nationen, sondern die da von großer Bedeutung sind. Und dann stellt man fest, Saudi-Arabien ist ständig ziemlich am Ende dieses Rankings. Andere, die cleverer sind, die bemühter sind, vor allen Dingen die Skandinavier, sind eher im vorderen Bereich. Deutschland meandert im vorderen Bereich, also ist auch nicht immer ganz genau so gut, wie wir es uns wünschen würden. Und das Spannende an dem ist, dass nicht nur bei den Klimaverhandlungen, wo jedes Mal im Jahr dieser Index vorgestellt wird, da wird es ein großes Thema in der Berichterstattung. Das finde ich auch total typisch für euch, dass ihr einfach dahin geht, wo die Medien alle sind, ne? wo die Musik spielt. Ja. Also Klimakonferenz und da macht ihr eure Pressekonferenz, stellt den Klimaindex vor, habt dann Jahr für Jahr immer mehr Aufmerksamkeit. Ihr wart dann wirklich fast jedes Jahr in der Tagesschau. Absolut. Absolut. Aber nicht nur eben wir, Jan, wenn ich das schnell sagen darf, sondern in den jeweiligen Ländern hat die Debatte auch stattgefunden. Das heißt, in Nepal gab es plötzlich eine Anfrage der Opposition an die Regierung zu sagen, wieso sind wir denn hier 5 Plätze zurückgefallen? In Indien, diesem großen Giganten, genau dasselbe. Australien, ne? Da steht das dann auf der Frontpage der wichtigsten Zeitungen. Und sowas zu entwickeln, und ich gebe ganz offen zu, wir haben gelernt von Transparency International. Ja. Wir haben uns mit denen mal sehr früh hingesetzt und gesagt, ja, ihr macht da so einen interessanten Corruption-Index. Und was für Erfahrungen macht ihr? Und davon haben wir so viel Gutes mitnehmen können, auch zum Beispiel diese drei ersten Plätze freilassen, in der Methodik von Jahr zu Jahr zuzulegen. Aber auch euch getraut loszulegen. Ja, ne? Also, genau, ne? Also wahrscheinlich würde man heute, wenn man die ersten Jahre sieht, denken, oh, methodisch war das noch nicht so doll. Ja. Aber ihr seid jedes Jahr besser geworden, aber trotzdem seid ihr erstmal gestartet und habt dieses Ranking gemacht, habt gesagt, so dieses Ranking, damit machen wir etwas, was schwer anfassbar ist, zu einer politischen Dimension. Ja. Ne, damit muss die Politik sich auseinandersetzen mit diesem Platz, wird gefragt. Da habt ihr Wissenschaftler aus all diesen Ländern einbezogen, sodass die einheimischen Wissenschaftler auch Rede und Antwort, absolut, nicht jetzt so ein paar Deutsche, die irgendwie sagen, wie läuft es in Indien? Nee, aus jedem Land. Also so viele Komponenten, die ihr da das Zusammenspiel. Und das ist, glaube ich, das, was ich versuchen möchte, hier in dem Podcast rüberzubringen, wie man als NGO ja, mit bestimmten Methoden, Schlüsselpartnern, Kernfähigkeiten guckt, den Hebel besonders lang zu kriegen. Vielleicht kann ich das noch mal kurz auf den Dreisatz bringen, den wir entwickelt haben für unsere Arbeit. Das sind drei ganz einfache Worte, aber die viel sagen. Hinsehen, analysieren, einmischen. Nicht anfangen gleich mit dem Einmischen, sondern erstmal zu identifizieren, was passiert hier? Was ist von dem etwas, was vielleicht gegen mein Gerechtigkeitsempfinden verstößt? Oder wo sehe ich einen Punkt, der gesellschaftlich unter größter Not ist? Dann analysieren. Das ist der zweite Schritt. Dann also hinzugehen mit Sachverstand, mit Wissenschaftlern, abzuklären, ist das belastbar, was wir uns da für einen Reim draus machen? Also gibt es eine Lösung? Lösung könnte es geben? Und wenn es keine Lösung gibt, dann ist die Frage, kriegen wir jetzt einen Hebel dran? Ja? Oder müssen wir dann das auf eine andere Baustelle gehen, auch wenn das noch so bitter ist, was es da gibt? Genau. Aber wir haben keinen Lösungsansatz. Ja, und wir sind eher die Lösungsorientierten. Also nicht nur zu sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern eigentlich jedes Mal sagen zu können, da gibt es aber eine Möglichkeit, dass der Akteur, auch die Politik, sich positiv bewegen kann. Und das wollen wir mal gemeinsam entwickeln und da mischen wir uns dann, das ist der dritte Punkt eben, mischen wir uns gerne mit ein. Laden zu Konferenzen ein, zu runden Tischen ein und organisieren nochmal Sachverstand, der zu selten so auch gebraucht wird. Ja, denn wir haben Sachverstand in der Gesellschaft. Das könnte man fast so als drittes Tool sogar definieren, ne? Dass ihr dann versucht, Studien, Gutachten, Gesetzesvorlagen, also da gebündeltes Know-how, gebündelte Ressourcen in eine Form zu bringen, dass die Politik sie weiterverarbeiten kann. Ne? Davon verstehe ich ja so ein bisschen, weil meine Firma ja 10, 15 Jahre Politikberatung gemacht hat und Politikberatung ist typischerweise in Form von Studien, wo erstmal das Problem dargestellt wird, analysiert wird und nachher Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Sehr ähnlich. Gesetzliche, nicht gesetzliche und dann, und dann ist man auf hoher See, ob dann jetzt derjenige, der es in Auftrag gebracht hat, Interesse daran hat, das auch umzusetzen oder ob das nur, das muss ich leider sehr spät lernen, dass viele das in Auftrag geben, um nichts zu machen, damit sie im Schaufenster sagen kann, guck mal, haben wir doch. Ja. Deswegen haben wir später dann bei Evaluierungen immer gefragt, ja, sagen Sie doch mal, also möchten Sie eigentlich eher das so weitermachen, wie Sie es machen? Oder möchten Sie eher, dass wir herausfinden, wie man es noch besser machen kann? Ja. So. Und wenn die dann gesagt haben, nee, wir sind schon ganz zufrieden, dann haben wir schon gesagt, okay, die wollen irgendwie jetzt so eine Studie, um nichts zu machen. Ja, also so ist Politikberatung. Ne? Die brauchen halt einfach dieses Gutachten, diese Studie. Und das habt ihr halt geliefert, damit nicht nur die anderen, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, was liefern, sondern auch die wollen, dass sich was ändert, was liefern. Jetzt kommt vielleicht noch mal eine ganz aktuelle Debatte mit dazu. Wir reden viel von Veränderung. Viele reden auch von der großen Transformation, die uns gelingen muss. Das ist alles richtig. Aber für viele Menschen erzeugt es Angst. Und ist es nicht klüger, mitunter davon zu sprechen, eine neue Normalität für uns gemeinsam zu entwickeln? Und eine neue Normalität heißt im Grunde, die sozialen Punkte, die ökologischen Punkte, die ökonomischen Punkte adäquat zu berücksichtigen, was heute nicht passiert. Ja, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird der Planet zwar weiter durchs Weltall trudeln, aber vieles von dem, was Leben auf diesem Planet gewesen ist, wird es so nicht mehr geben. Also eine neue Normalität für die jetzt auf diesem Planeten lebenden Menschen und die Lebewesen mit uns zu entwickeln, dass ein gedeihliches Zusammenleben kooperativ möglich ist. Und eine Normalität, auf die man sich freuen kann. Ja. Ne? Wo man sagt, so, aber es ist nicht so angstbesetzt genau, wie dieses Veränderung. Genau, ja. Ja, ja, glaube ich auch. Total wichtig. Das merken wir ja leider auch bei den Wahlen, wie viele Menschen irgendwie doch Sorge haben und dann zu einfachen Antworten greifen, auch wenn sie wahrscheinlich selber wissen, dass es irgendwie nicht so einfach ist. Unbedingt. Cool, okay. Und dann gehen wir mal aufs Ertragsmodell. Also, wer bezahlt denn jetzt die 100 Leute? Das machen wir sehr intelligent. Wir wollen uns nicht von einem abhängig machen. Das ist immer sicherlich eine gute Idee und das gelingt uns aber auch. Also wir sind mal mit einer halben bezahlten Position angefangen, 91, und das hat sich dann peu à peu erweitert. Jetzt sind wir, wie eben schon gesagt, bei über 100 und das ist eine Mischung aus sehr unterschiedlichen Quellen. Wir haben eine eigene Stiftung, die was reingibt. Wir werden von vielen anderen Stiftungen auch durch Projektzuschüsse finanziert. Wir arbeiten aber auch mit Bundesländern zusammen in Deutschland. Da gibt es auch Vorhaben, wo man Förderungen erfahren kann. Da sind wir auch sehr intelligent. Also Projektgeschäft, ne? Projektgeschäft. Das dauert dann 2, 3, 4, 5 Jahre. Dafür kriegt ihr dann Geld, dass ihr was umsetzt. Richtig. Und da guckt ihr, wenn das in eure Mission passt, wenn es auf euren Fahrplan passt. Genau. Weil das ist ja immer die Gefahr, dass man auf irgendwelche Projektmittel springt und dann sich immer mehr entfernt von dem, was man eigentlich mal machen wollte. Das versuchen wir immer wieder zu evaluieren und zu sehen, wir sind on track, das passt. Oder aber man lässt auch manches mal sein. Das kann man sich dann leisten, wenn man sehr diversifiziert vorgeht. Ja. Aber es sind eben auch Ministerien, mit denen wir da zusammenarbeiten, wo wir auch Förderungen kriegen. Es sind die Kirchen. Gib mal ein Beispiel, wofür gibt ein Ministerium eine Förderung an eine NGO, die ihnen eigentlich nur Probleme macht? Naja, das sind Beratungsarbeiten, die wir zum Beispiel für diese neuen Richtungen in der Klimadebatte entwickelt haben. Ja, also auch, da schreibt ihr auch Studien. Da machen wir Studien, da bereiten wir Beratungsprozesse vor. Und moderieren die auch. Also die Moderationsarbeit ist ungemein wichtig bei solchen Prozessen. Immer nicht gleich Partei zu sein, sondern erstmal Gespräche zustande zu bringen, die unbedingt geführt werden müssen. Und da hilft euch wahrscheinlich wieder, dass ihr doch irgendwie auch in vielen Teilen der Wirtschaft, es gibt ja auch Umwelt-, Wirtschaftsverbände und sowas alles, ein gutes Ansehen habt, weil man euch als lösungsorientiert kennt. Das ist unumgänglich. Nicht als ideologisch, ja. Ne? Vielleicht idealistisch, aber nicht ideologisch, weiß ich nicht. Eher pragmatisch, lösungsorientiert. Und dann denkt man, von denen lassen wir uns auch moderieren. Oder wenn die mich anrufen für ein Interview, dann stehe ich auch zur Verfügung. Wenn man Angst hat, dass einem das Wort im Mund umgedreht wird, dann vielleicht nicht so. Ne? Ja, die EU ist dann noch ein wichtiger Akteur, der auch Programme hat, wo Förderungen drüber möglich sind. Jetzt gerade was diesen European Green Deal angeht, wo ja jetzt viel die Rede davon ist, wird er jetzt zurückgefahren oder bleibt er auf einem hohen Niveau erhalten? Wir setzen uns massiv dafür ein, dass er erhalten und weiterentwickelt wird. Und andere Akteure in der Welt erwarten das auch, weil wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, Deutschland in besonderer Weise wird von der Welt als ein interessantes Laboratorium angesehen. Wir haben eine funktionierende Industrie, wir haben sehr lebendige Zivilgesellschaft, wir haben Wissenschaft und wir haben Debatte, eine freie Debatte, eine offene Gesellschaft hier in Deutschland. Und da wird von vielen gesagt, wenn die zeigen, eine Veränderung im Energiesystem geht, dann folgen wir dem auch. Wenn aber Deutschland versagt, doch auch besser. Deswegen ist jetzt doch wieder ein langer Hebel, dass ihr damals auf die Idee gekommen seid, German Watch zu nennen. Ne? Ja. Was zwischendurch habe ich so ein bisschen immer gedacht, so, oh, ob die sich wahrscheinlich grämen, das ist der Name. Aber jetzt ist es vielleicht doch wieder der richtige Name. Unter dem Aspekt passt es, aber manchmal ist es schon hilfreich, wenn man sagt, wenn man international tätig ist, dass man eher einen auch globaleren Namen hat. Aber wir können es immer wieder sehr gut erklären. Und das ist vielleicht auch von mir aus nochmal so eine Grundidee. Ich will Verantwortung übernehmen. Und in dem Wort Verantwortung steht das Wort Antwort. Also ich will versuchen, Antworten zu geben auf an mich, an uns gestellte Fragen. Wo steht ihr? Seid ihr unterstützend tätig oder denkt ihr nur an eure eigenen Belange und eigenen Interesse. Ich glaube, wir können nur die Welt einigermaßen enkelfähig halten. Ich habe inzwischen 5 Enkel. Enkelfähig halten, wenn wir es gemeinsam tun. Wenn wir die gemeinsamen Interessen in Vordergrund rücken und die sogenannten Sustainable Development Goals verwirklichen, also die nachhaltigen Entwicklungsziele die die Weltgemeinschaft sich 2015 mal gegeben hat. Das ist mir eine wesentliche Leitschnur. Und das ist auch das holistische Denken, weil die 17 Ziele der Vereinten Nationen, die bilden alle Bereiche ab. Nicht nur Klima und Energie, aber eben auch Wasser, Boden und Hunger zu beseitigen. Das sind Dinge, wenn wir da einen Beitrag leisten können, ja, dann können wir vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja vielleicht dann auch das Egoistische daran, ne? Dass man ruhiger schläft, dass irgendwie auch mehr Spaß macht, durchs Leben zu gehen. Und die Enkel noch eine Zukunft haben. Das genau, müssen wir uns auch immer wieder auch vor Augen führen. Auch das so, ne? Aber wenn man selbstwirksam ist, wenn man Antworten geben kann, wenn man kämpft um gute Antworten, gute Lösungen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele unserer Hörer genau an dem Punkt sind. Irgendwie manche haben sich schon entschieden, irgendwie eher in den gemeinnützigen Weg, NGO-Weg zu gehen und da was zu gründen. Andere sagen, ich will ein Sozialunternehmer werden, egal welche Rechtsform. Andere sagen, ich will irgendwie, dass das Geschäftsmodell selber for profit funktioniert und damit es auch dann stark wachsen kann. So, ich will nochmal zurück an diese Situation. Ja, das hat 91, also diese Analyse, das zusammenwachsende Deutschland, wir werden ein ganz anderes Gewicht haben. Und dann startest du mit einer halben Stelle und suchst dir ein dickes Brett nach dem anderen. Beim einen brauchst du 15 Jahre, beim anderen brauchst du 9 Jahre. So, ne? Also, was kannst du denen noch mitgeben? Also, was ist das Wichtigste dabei? Es sind im Grunde die so exzellenten Menschen, mit denen man sowas zusammen machen kann. Also es soll mir keiner sagen, es gibt nicht Menschen, die Lust haben, bei sowas mitzumachen. Wenn man nur ein bisschen aufmerksam schaut, findet man so viele, auch in vielen anderen Ländern dieser Welt oder gerade da, das sind ja zum Teil sehr junge Nationen, die da jetzt mit Hand anlegen. Für mich ist das Entscheidende, auch die Ermutigung, die ich selber erfahren habe, zu sehen, ich stehe da nicht allein oder auch wir als Organisation stehen da nicht allein, sondern da sind auch in Unternehmen, im mittleren, im unteren Bereich, sind viele, die sagen, nein, mit diesem schäbigen Geschäftsmodell will ich eigentlich nicht mein Einkommen verdienen. Und das sind auch gute Leute, also auch viele Fachkräfte heute gehen in Unternehmen und sagen, was macht denn dieses Unternehmen? Verstößt es gegen Menschenrechte? Dann werde ich hier keine Anstellung suchen. Also solche Überlegungen und immer zu sagen, an jeder Stelle werden die richtigen Menschen gefunden, aber auch gebraucht. Das war ja auch, fand ich immer interessant, wäre fast ein Tool überparteilich. Ne? Ihr habt ja immer in allen Parteien, eben im Vorgespräch hast du noch gerade gesagt, dass dich gerade beschäftigt, dass Klaus Töpfer, früherer Umweltminister, CDU, ja, gerade gestorben ist und der so ein starker Wegbegleiter war. Das steht ja nur als einer für viele, aber ihr habt es ja immer geschafft, überall gute Leute, egal ob es in der Versicherung oder in der Bauwirtschaft oder in der CDU, ne, dass es bei den Grünen dann vielleicht ein bisschen einfacher war für euer Thema, okay. Aber spannender ist eigentlich, sind dann aus den anderen Reihen die zu kriegen. Genau, und gemeinsam können wir dafür sorgen, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, wo diese positiven Transformationsriemen oder eben im Wirtschaftsbereich Geschäftsmodelle plötzlich die Hauptrolle spielen. Und nicht mehr die alten, die ja eher die Probleme mit erzeugen, mit denen sich dann aber auch die gesamte Gesellschaft auseinandersetzen muss. Also die Kosten des Fehlverhaltens im Umwelt- und im sozialen Bereich müssen ja letztlich auch die Steuerzahler bezahlen. Also darum tun wir was dafür, dass eine ganz andere Grundmelodie da ist, die aber nicht heißt, wir hören auf mit Wirtschaften, sondern da gibt es SDG-orientierte Geschäftsmodelle, also diese nachhaltigen Entwicklungsziele. Da sind inzwischen viele Großunternehmen mit beschäftigt. Wie brechen wir das runter? Ja, also ich finde auch, dass die Wirtschaft richtig, kommt gerade richtig ans Laufen. Übermorgen fahre ich zu einer Konferenz nach Berlin, wo es von einem Venture Capital Fonds, wo nur in sowas investiert wird und so. Ja, ein bisschen spät, ne? 10, 20 Jahre zu spät, das ist irgendwie eine Schande. Wenn wir ein bisschen schneller wären, wäre gut. Ja, wäre wirklich cool, weil dann würde man jetzt mit diesen neuen Geschäftsmodellen richtig Geld verdienen und schon richtig irgendwie das Thermometer unten halten. Ja. Aber gut, das können wir nicht mehr ändern. Wir können jetzt nur unser Bestes geben. Ja, also das fand ich jetzt toll. Also es geht immer darum, auch die richtigen Leute zu finden. Die gibt es überall, mit denen man zusammen an Veränderungen arbeitet und da ja, auch da nicht ideologisch sein, sondern pragmatisch und wertebasiert. Und auch zuhören können. Also nicht immer zu glauben, man selber ist die weise Person, die für alles eine Rezeptur oder gute Idee hat. Da müssen wir Europäer immer höllisch aufpassen, auch in der Welt nicht als die Besserwisser wahrgenommen zu werden. Die Deutschen auch ein bisschen, ne? Ja, auch innerhalb Europas die Deutschen. Aber Offenheit schafft Lösung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Klaus, besser kann man den Podcast nicht beenden. Offenheit schafft Lösung. Ich danke dir. Das war die letzten 30 Jahre immer eine Inspirationsquelle. Jedes Mal, wenn ich den German Watch Bericht irgendwie in den Fingern hatte, habe ich gedacht so, oh Gott, jetzt gehen die noch dieses Brett an. Mal sehen, wie die es machen, mit welcher Methodik, mit welchem Hack, mit welchem Hebel. Ja. Das hat mich sehr geprägt. Ich danke dir dafür. Cool. Ich hoffe, dass viele Hörer jetzt auch nach noch längeren Hebeln suchen, um unsere Welt ein bisschen besser zu machen. Wunderbar wäre das. Vielen Dank. Der Ideencouch Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion: Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.